Aus Anlass des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nordsüd-Erklärung vom 15. Juni gaben das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe am 7. Juni eine gemeinsame Erklärung ab. In der Erklärung wurde hervorgehoben, die gemeinsame Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni, die dank der erhabenen Idee vom Vorsitzenden des Verteidigungskomitees Kim Jong-il für die Wiedervereinigung des Vaterlandes verabschiedet worden sei, sei ein großes Programm für die selbstständige Wiedervereinigung Koreas. Die Koreaner würden unter Führung vom Herrn Kim Jong-un die Umtriebe der vereinigungsfeindlichen Kräfte vereiteln und sicher die Wiedervereinigung des Landes verwirklichen.